Den Begriff Wende mag Herbert Wagner, Dresdens Oberbürgermeister AD und jetzt im Ruhestand, überhaupt nicht. Das, was tatsächlich geschehen ist, 1989, dafür ist der Begriff Wende ein viel zu schwacher Begriff. Es war keine einfache Kurskorrektur, kein einfaches Segelmanöver, sondern eine radikale Neuordnung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die dann am Ende ja zur Änderung der politischen Europakarte führten. Politisch aktiv wurde der studierte Elektronikingenieur erst im Spätsommer 89, zunächst als Mitorganisator von Montagsdemonstrationen. Ja, auf diesem Foto vom 16. Oktober 1989 ist eine der großen Bürgerversammlungen zu sehen, die in vier und an diesem Tag sogar in fünf großen Dresdner Kirchen stattfanden. Es wurde dort nämlich berichtet von dem gerade am Vormittag oder zuvor stattgefundenen Rathausgespräch. Ich bin bei dir, wenn du den Mund aufmachst, bin bei dir. Die Kirchen waren rappelvoll, die Veranstaltungen wurden wiederholt, weil so viele vor der Kirche standen. Wer damals die Wahrheit hören wollte, der durfte nicht die Zeitung lesen, sondern er musste in die Kirche gehen. Herbert Wagner ist zu diesem Zeitpunkt Anfang 40 und erst seit wenigen Tagen Sprecher der sogenannten Gruppe der 20 in Dresden. Dramatische Tage liegen hinter ihm. Immer wieder haben die bewaffneten Sicherheitsorgane gewaltsam Protestzüge unzufriedener DDR-Bürger aufgelöst. Die Situation droht zu eskalieren, als die Züge der Prager Botschaftsflüchtlinge durch Dresden geleitet werden. Diese Tage waren nicht friedlich. Man spricht in Dresden auch von den 7 Tagen im Oktober mit einem quasi Kriegsrecht, wo man nicht wusste, was geschieht. Am 8. Oktober 1989, einen Tag nach dem pompös gefeierten 40. Jahrestag der DDR, kommt es auf der Prager Straße, der zentralen sozialistisch geprägten Prachtmeile der Innenstadt, zu einer äußerst bedrohlichen Situation. Wieder einmal will die Staatsmacht gewaltsam eine Demonstration auflösen. Die Szenerie auf dem Foto ist gespenstisch. Eine uniformierte menschliche Mauer mit Helmen, Schutzschilden und Gummiknüppeln steht im abendlichen Schummerlicht des Spätherbstes einer protestierenden Menschenmenge sprachlos gegenüber. Dazwischen, sozusagen im Niemandsland, ein kleines Grüppchen von Vermittlern. Unter ihnen 2 Kapläne, denen es gelingt, mit den Polizeikräften ins Gespräch zu kommen. Dresden ist ja die Stadt, die Großstadt, in der erstmals die Spirale der Gewalt durchbrochen wurde. Zwar am 8. Oktober mit Bildung der Gruppe der 20 auf der Prager Straße. Die Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten. Der Protest zieht weiter auf die Straße und die ersten SED-Funktionäre versuchen, auf den Zug aufzuspringen. Das gilt sowohl für Dresden als auch für Dippoldiswalde. Von dort stammt die heutige Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, Andrea Dombois. 1989 engagiert sich die damalige Kreisgeschäftsführerin der Block-CDU für Reformen in der DDR und wird dafür mehrfach zurückgepfiffen von ihrer Parteiführung. Auch sie erinnert sich gut, wie mächtige SED-Funktionäre versuchten, die Demokratiebewegung für sich zu nutzen. Man konnte sie in der Mitte des Demonstrationszuges finden. Sie haben sich nicht ganz vorn dran gestellt, aber sie wollten damit signalisieren, wir gehen also mit und wir sind auch bereit zuzuhören. Sie sitzen auch am runden Tisch und reden mit. Die Reformer sind hilflos. Die Zeit war eigentlich noch nicht so weit, ihnen zu sagen, ihr habt hier gar nichts mehr zu suchen, weil sie waren an der Macht. Sie waren einfach da. Zu diesem Zeitpunkt sprechen auch die Bürgerrechtler von der Wende. Der Begriff sei eine Kompromiss- und Hoffnungsformel gewesen, sagt der Christdemokrat Herbert Wagner heute. Und zwar sowohl für die kommunistischen Betonköpfe als auch für die Reformer. In diesem Begriff Wende konnten wir uns wiederfinden, weil er sehr vielseitig auslegbar war. Nicht Egon Krenz selbst sprach in seiner Antrittsrede am 10. Oktober von der Wende, die von oben, sie wurde von oben eingeleitet nach seiner Vorstellung. Diese Aussage sei Geschichtsklitterung, beklagen Herbert Wagner und Andrea Dombois gleichermaßen und weisen darauf hin, dass die SED-Führung zum damaligen Zeitpunkt alles daran setzte, die Aufbruchbewegung in der DDR für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Der Rest ist Geschichte, doch die Bürgerrechtler von einst wünschen sich nun eine angemessene Würdigung des revolutionären Herbstes von 1989. Von einer diktatorischen Verfassung zum Grundgesetz, nicht mal innerhalb eines Jahres. Das kann man nicht einfach als Wende bezeichnen. Das ist eine Revolution.